Ja, dann fang ich mal an. Hallo. Ich grüße euch recht herzlich zur Veranstaltung heute im Namen der Gruppe Linksprung im Rahmen der Veranstaltung Climate Migration Deals gegen die Migration und Ausgrenzung. Und natürlich begrüße ich besonders Bernd Kasperek, der heute hier zu Gast ist. Bevor wir anfangen, noch so ein paar Termine, die ja im Moment sehr viele sind in Göttingen. Ich werde deswegen nur für die nächste Woche, glaube ich, die Termine vorlesen. Also zum einen im Rahmen der Veranstaltungsreihe gibt es jetzt am kommenden Montag oben drüber im Kino Olympia die Lesung mit Noah Zoh zu ihrem Buch Deutschland Schwarz-Weiß zu Rassismus in Deutschland. Am Tag drauf, am Dienstag, den 14. Juni, ist dann im Jutzi die Mobilisierungsveranstaltung zur Innenministerkonferenz, die am 22. Juni in Frankfurt stattfindet, beziehungsweise am 22. Juni ist die Demonstration dagegen, wo es auch Mitfahrmöglichkeiten Busse von Göttingen ausgeben wird. Mehr Infos, wie gesagt, da am Dienstag. Und dann habe ich jetzt gerade noch aktuell in die Hand bekommen, nächsten Freitag, am 17. Juni, wird es in Göttingen einen Aktionstag zur Solidarität mit den Revoltierenden in Nordafrika geben. Also zum einen, um die Solidarität zu zeigen und zum anderen, um Bewegungsfreiheit statt Militarisierung der EU-Grenze zu fordern. Das geht um 14 Uhr am Gänseliese los und wird nicht so eine übliche Kundgebung sein, sondern es wird Filme geben, Musik geben, Ausstellungen, Infotische. Und genau, da seid ihr alle herzlich eingeladen. Und das war es jetzt erstmal an Termin. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also wenn später bei der Diskussion jemand das nicht möchte, kann er das vorher sagen oder einfach im Anschluss, dann wird das rausgeschnitten. Genau, und jetzt hören wir was von Bernd Kasperek, der jetzt im Mai eine Woche in Tunesien war mit einer Reisedelegation und sich da vor allem dem sozusagen mal die Front des EU-Grenzregimes angeguckt hat und auch die Situation der Flüchtlinge und Flüchtlingslager. Und ja, ist aus München hergekommen, ich freue mich und übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank und danke für die Einladung. Ich war ja vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal hier und das ist immer ganz nett, hier ein bisschen im Teekeller zu machen. Das ist immer so ein bisschen Probelauf. Also ich war mit Marc da, der hat irgendwas zur Ukraine erzählt, der ist dann nächste Woche, glaube ich, wieder da hier. Auch am Donnerstag um dieselbe Zeit. Genau. Mit der Sabine, die Vorstellung von dem Band Grenzregime, der ist rausgegeben von unserem Netzwerk Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung. Vielleicht kann ich dazu 5 Minuten was erzählen. Das ist quasi ein aktivistischer, forschender Haufen von vor allem, also relativ stark universitär verankert, aber wir wollen uns darum nicht beschränken, sondern wir suchen eben die Zusammenarbeit und den Austausch auch mit anderen, also insbesondere mit Bewegungen, mit NGOs, mit Künstlerinnen und anderen Kulturschaffenden. Und genau, um halt meine kritische Perspektive auf sowohl Migrationsforschung oder Auseinandersetzung mit Migration als auch Grenzregime zu machen. Und wir sind mittlerweile über 200 Leute. Und wie gesagt, wir haben diesen einen Band produziert und haben auch 2 Aufrufe, einen gemacht. Direkt von uns, Demokratie statt Integration und im Frühjahr nochmal zusammen mit anderen Netzwerken, nämlich Afrika Europe Interact, die waren glaube ich auch vor 1-2 Wochen da, nee, schon vor längeren da und haben ihre Karawane nach Bamako zum Weltsozialforum, von Bamako nach Dakar zum Weltsozialforum vorgestellt und mit dem Netzwerk Welcome to Europe, wo ich auch dabei bin, aber was sozusagen bisher immer so einen stark Griechenland-Türkei-Fokus hatte nach dem No-Border-Camp in Lesbos 2009. Genau, der Aufruf hieß Freiheit statt Frontex. Also ihr seht schon, dass, man kann jetzt sagen, ach, das ist ja immer alles so wunderbar, binär, immer das eine ist besser als das andere, X statt Y und das Nein und das Ja. Ich glaube, das ist aber schon ein bisschen was repräsentiert von unserer Politik, weil es uns schon auch darum geht, erstmal einen Bruch einzufordern und zum Glück kommt danach ja dann immer ein Text noch, der das ein bisschen genauer ausdifferenziert und der also nicht in dieser Plattheit bleibt. Und ich muss mal schauen, ich glaube, ich habe auch welche dabei für die Leute, die es nochmal lesen wollen. Und dieser Aufruf Freiheit statt Frontex, der ist im Februar war die Idee, den zu machen und der hat so ein bisschen das Reiseprogramm für Tunesien vorgegeben. Also es ging eben darum, das war quasi also für Tunesien eben kurz nach der Revolution Und das war die Situation, dass es plötzlich, nachdem man eigentlich schon immer die Jahre zuvor gedacht hatte, dass es im Mittelmeer, dass die Route eigentlich zu ist, also seit die Kooperation zwischen der italienischen Regierung und dem libyschen Diktator Gaddafi im Mai 2009 funktioniert hat, also dass das direkte Abfangen von Schiffen im Mittelmeer und das Zurückschieben plus die Kontrolle der libyschen Küste durch die libyschen Truppen, Polizei und was auch immer funktioniert hat, war das eigentlich, hatte man so das Gefühl, oder ich kann es auch ganz direkt sagen, hatte auch ich immer das Gefühl, dass es mit dem Mittelmeer erstmal gelaufen wäre. Und erst die Aufstände, die Revolutionen in Nordafrika, also hier insbesondere Tunesien, haben plötzlich eine ganz, ganz neue Dynamik da reingebracht und diese ganze Revolution war für sich erstmal schon inspirierend, aber auch eben dieses erste Zeichen, was dass es nicht eben an der Nordküste des Mittelmeers passiert, sondern dass da auch ein ganz direkter Bezug plötzlich zu Europa passiert, nämlich an dem einen Wochenende sind plötzlich viele tausend von tunesischen Migranten ohne Binnenli, das muss man eigentlich dazu sagen, waren vor allem junge Männer, vor allem aus einer Stadt relativ im Süden bei Djerba, Sarses heißt die, auf Lampedusa angekommen. Und das hat auch meiner Meinung nach nochmal so eine richtig tolle Dynamik aufgemacht, weil sozusagen die ganze antirassistische, kritische Migrationsforschung, was auch immer, Beschäftigung mit den Grenzen Europas, hatte sich auch in den letzten Jahren immer sehr stark, meiner Meinung nach, auf so einen Menschenrechtsdiskurs eingelassen. Es ging immer sehr stark um die Frage von Asyl, von dem Zugang zu Schutz, zu Menschenrechtsverletzungen in den Haftzentren. Also zum Beispiel das No Border Camp in Lesbos hatte sich ja sehr stark an dem Internierungslager Farani aufgehangen und das zum Glück auch dazu beigetragen, dass geschlossen wurde. Aber durch diese abrupten, plötzlichen Migrationsbewegungen nach Lampedusa erstmal und dann eben weiter nach Italien, also Festland Italien und Frankreich, gab es plötzlich eine ganz neue Dynamik, weil die Migranten, die da aus Tunesien ankamen, das auch ganz klar formuliert haben, dass sie gar keine politischen Flüchtlinge seien oder schutzbedürftig, sondern da wurde relativ klar gesagt, hey, wir wollen arbeiten, wir wollen Geld verdienen. Und das war natürlich toll, weil das hat, finde ich, den ganzen Diskurs nochmal gedreht. Sozusagen, wenn man nochmal in die 90er Jahre zurückschaut, wurde es ja immer, oder muss man gar nicht in die 90er Jahre zurückschauen, aber da ist es, glaube ich, am stärksten nochmal gewesen, immer dieser Diskurs der Wirtschaftsflüchtlinge, das sind gar keine richtigen Flüchtlinge, die wollen nur Geld verdienen und das wurde quasi immer gegen die Flüchtlinge gewendet. Da war das quasi plötzlich eine relativ offensive Entgegnung dessen, zu sagen, ja, tatsächlich, wir wollen Geld arbeiten und das ist auch unser, wir wollen Geld verdienen, wir wollen arbeiten, das ist auch unser gutes Recht. Sozusagen diese Einforderung von sozialen Rechten hat da plötzlich einen totalen Kontrapunkt geschaffen. Und ich bin immer noch in der Vorgeschichte, genau. Das hat natürlich erstmal für Europa hat das total viel ausgelöst, meiner Meinung nach. Also die italienische Regierung hat da ja ziemlich schnell hat da sehr stark darauf reagiert, auch total unproportional. Der Innenminister Maroni von der Lega Nord ist vorgeprescht und hat sofort gesagt, wenn Tunesien die Ausreise von ihren Bürgern nicht unterbinden kann, dann müssen wir dort europäische Polizisten oder Soldaten stationieren. Das war total super, weil der Regierungssprecher sofort gesagt hat, hat das wirklich brüsk zurückgewiesen, hat gesagt, hier ist eine Einmischung in unsere Souveränität. Können wir auf keinen Fall hinnehmen, wollen wir auch nicht hinnehmen und überhaupt Maroni, das war ja bekannt, ist ein rechtsextremer Rassist und Punkt. Und das waren irgendwie so super klare Worte, also das, nur um es nochmal nachzuskizzieren, was da im Februar los war, plötzlich war es wieder möglich, ganz anders über Migration, über Flucht und eben auch über Rassismus in Europa zu reden. Und sozusagen EU-innenpolitisch hat die Ankunft von den dann 25.000 Tunesiern auch nochmal zu so einer Krise von Schengen, die schon vielleicht ein bisschen länger besteht, oder sagen wir, des Grenzregimes, wo ich jetzt sagen würde, das schließt so Sachen wie Dublin II ein, also diese internen EU-Umverteilungs- oder eben Nicht-Umverteilungsmechanismen, das hat zu einer relativ starken Krise geführt, weil in dem Fall erstmal Berlusconi sich hingestellt hat und gesagt hat, wir brauchen hier quasi eine Verteilung, wenn hier 25.000 Leute ankommen, dann sollen die auf Europa verteilt werden, und hat damit sozusagen dieses gängige System von Dublin II, das Land der Einreise ist verantwortlich für die Flüchtlinge, also bezieht sich wirklich auf Flüchtlinge, auf Asylsuchende nur, wäre dafür zuständig. Und er hat das quasi relativ offensiv in Frage gestellt, so wie das vorher die griechische Regierung auch schon in Frage gestellt hat, und damit eben auf so eine totale Ungleichverteilung von Verantwortlichkeit in der EU angespielt hat. Und das war die Reaktion von den anderen EU-Staaten, waren auch sofort zu sagen, ah, das kommt überhaupt, das kann gar nicht sein, irgendwie 25.000 sind nicht viele, und Italien muss da im Rahmen der bestehenden rechtlichen Bedingungen auch seine Verantwortlichkeit aufnehmen. Und ich fand das, also das kann man jetzt bestimmt diskutieren, und ich diskutiere das auch wirklich gerne, aber ich fand das schon sehr interessant, wie Berlusconi quasi das ja auch, diese Forderungen von den Migrantinnen aus Tunesien aufgegriffen hat, die eben genau gesagt haben, wir sind gar keine Schutzsuchenden. Damit war sozusagen diese ganze Flüchtlings-Asylproblematik erstmal vom Tisch, und er wirklich gesagt hat, oder die italienische Regierung gesagt hat, ja gut, aber wenn das wirklich Arbeitssuchende sind, dann können wir ja auch einfach ein Visum oder eine sechsmonatige Aufenthaltserlaubnis, das ist immer noch nicht so ganz klar, was da für ein Papier am Schluss wirklich ausgestellt wurde, aber da war es quasi, okay, die sind hier, wir geben denen sechsmonatigen befristeten Aufenthalt, und dann gilt die ganz normale Schengen-Freizügigkeit, und die Leute können weiterreisen. Das war quasi so ein recht interessanter Kniff von der italienischen Regierung, sozusagen diese Beschränkungen und diese Ungerechtigkeiten im EU-System nochmal einfach zu umgehen. Und das hat dann dazu geführt, dass Frankreich die Grenzkontrollen zu Italien wieder eingeführt hat, wenigstens teilweise, weil es relativ klar war, dass viele von den Tunesiern nach Frankreich wollten, da kann man jetzt Sprache, familiäre Netzwerke, bestehende Migrationsmuster anführen, aber das war relativ klar, oder Belgien war auch ein Ziel, und es hieß auch, dass quasi, das wurde dann sofort in Deutschland, um nochmal den Lokalbezug herzustellen, wurde das auch sofort total hochgekocht, und der bayerische Innenminister hat ja auch dann angekündigt, man würde jetzt wieder die Grenzkontrollen zu Österreich einführen. Und das ist eigentlich, das ist total absurd, aber das ist vielleicht das, was man wirklich als Krise von Schengen gerade bezeichnen kann, und das fällt eben zusammen mit so weiteren Begebenheiten, wie zum Beispiel die dänische Regierung, die angekündigt hat, Grenzkontrollen zu Deutschland und Schweden wieder einzuführen. Und ich glaube, was auch reinfällt, und das ist nochmal auch genau in der Verbindung mit dem Thema Rassismus wichtig, ist, dass die französische Regierung ja das nicht das erste Mal war, dass sie sich gegen das Prinzip der Personenfreizügigkeit in Europa gestellt hat, sondern da gab es ja 2010 schon von der französischen Regierung eine eigentlich klassisch antiziganistische Kampagne, gegen Unionsbürgerinnen, also EU-Bürgerinnen aus Rumänien, Roma und Sinti, die sich in Frankreich aufgehalten und niedergelassen haben, die eben abgeschoben wurden größtenteils, bis dann die Kommission eingeschritten ist. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Muster gerade, dass die Kommission sich da relativ eindeutig auf die Seite der Bewegungsfreiheit stellt. Klar, das ist ihre Aufgabe als Hüterin der Verträge, aber das zeigt nochmal, dass es in Europa nicht alles so homogen ist, was an Politiken verfolgt wird, sondern dass nach Frankreich wirklich eine sehr nationale Lösung, wir bauen die Grenzen wieder auf, Dänemark verfolgt eine sehr nationale Lösung, wir bauen die Grenzen wieder auf, gerade vorherrscht, und die europäischen Institutionen da nicht ganz genau wissen, wie sie da drumherum kommen sollen, glaube ich. Und da gibt es auf jeden Fall einen Konflikt, und das ist, glaube ich, natürlich für uns, für die ganze Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, wie mischen wir uns da ein, natürlich gut im Hinterkopf zu haben. Also es ist, finde ich, immer eine optimistische, oder es ist immer ein Anlass für Optimismus zu sehen, dass die Akteure, die man auf der anderen Seite wählt, auch untereinander zerstritten sind oder verschiedene Einschätzungen, verschiedene Ziele haben. Genau, also die Kommission hat sich da relativ stark eben auf das Prinzip der Freizügigkeit berufen. Das hat er nochmal im Rahmen mit, also in dieser Kampagne gegen die Roma und Sinti, ja auch doch diesen relativ starken und meiner Meinung nach total unangebrachten Nazi-Vergleich von der Grundrechtekommissarin geführt. Die gemeint hat hier, das wären die Deportationen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg, während des Dritten Reichs. Aber auch, wenn man jetzt nochmal Dänemark und diese zweite Grenzschließung angesichts der tunesischen Migranten anschaut, da, auch da hat sich die Kommission eben sehr stark dagegen gestellt und gesagt, nein, also Grenzkontrollen, das geht nicht. Der Schengener Grenzkodex erlaubt das auch nicht. Das ist, es gibt da tatsächlich ein Verbot von Grenzkontrollen, nicht nur sozusagen so eine Absichtserklärung, sondern das ist geltendes Recht. Und das hat eben zu einer, ja, das ist die Umkämpftheit von Schengen gerade. Und das ist so der Punkt. Und an dem Punkt, also da spreche ich jetzt nur für mich, wir sind dann im Mai eben, also es gab dann relativ schnell diese Idee, man müsste doch erst eigentlich mal nach Tunesien fahren und schauen, was dort passiert, dann sozusagen auf die andere Seite zu gehen. Und wenn ich für mich spreche, mein Interesse war eigentlich schon zu sehen, ob sich nicht irgendwelche Kooperationen, Allianzen oder gemeinsamen Interesse in Tunesien ergeben, weil wir ziemlich stark von dieser Idee geleitet sind, dass zumindest im Mittelmeer diese Vorverlagerung der europäischen Grenze, wie sie die letzten 10 Jahre betrieben worden ist, also sozusagen von den südeuropäischen Küsten hin nach Nordafrika und bis ins in den afrikanischen Kontinent hinein, dass diese Form der Grenzziehung, des Borderings, total stark abhängig ist von der Zusammenarbeit mit Diktaturen oder zumindest auf anderen Machtverhältnissen fußt. Also ich weiß nicht, ob das Hagen letzte Woche erzählt hat, das waren wahrscheinlich auch nicht alle da, aber zumindest bei diesen ganzen, bei der ganzen Unterbindung von der Migration von Westafrika nach auf die Kanarischen Inseln spielt so ein ganz klares Machtgefälle, so eine postkoloniale Konstellation zwischen Spanien und Senegal und Mauretanien rein. Und fürs zentrale Mittelmeer, da war eben der starke Mechanismus, der quasi erst diese Grenze gezogen hat, die Kooperation der italienischen Regierung mit Gaddafi. Dass man da eben ganz klar mit dem Diktator zusammengearbeitet hat. Und die These war, wir wussten damals auch noch total wenig über Tunesien, das haben wir dann auch erst versucht herauszufinden, die These war, dass sich vielleicht jetzt die Möglichkeit ergibt, diese Grenzziehungsprozesse der letzten 10 Jahre auch wieder zurückzurollen, dass die quasi durch die demokratischen Aufstände, also durch die Forderungen nach politischen und sozialen Rechten, die eben sehr oft auch eben die Möglichkeit, Arbeit zu suchen und nicht nur im eigenen Land, aber auch beinhaltet haben, sich eine neue Möglichkeit ergibt, quasi diese Grenzziehungsprozesse anzugehen und zu schauen, ob wir uns nicht dagegen wenden können. Ein bisschen pathetisch formuliert haben wir das dann immer gesagt, es geht darum, das Mittelmeer wieder als Raum der Bewegungsfreiheit zu etablieren, wie das schon mal der Fall war, wie das ja lange Zeit auch wirklich war. Also da kann man historisch ewig zurückgehen, aber man kann auch einfach sagen, dass vor 10 Jahren, vor 15 Jahren es noch einfach sehr viel Pendelmigration zum Beispiel zwischen Marokko und Spanien gab, zwischen Tunesien und Frankreich, zwischen Tunesien und Italien. Also es war nicht immer so, wie es mittlerweile ist, dass da so eine starke Grenze war. Und dann sind wir in dieser kleinen Delegation, wir waren ungefähr 10, 12 Leute, sind wir nach Tunesien gefahren und haben dort angefangen rumzuschauen. Also das war einmal eben von Welcome to Europe, ich würde auch hier nochmal Fitness einschließen, das waren Leute von Afrik Euro Interact dabei. Wir haben Freunde in Marokko, die an der marokkanisch-algerischen Grenze sehr viel Arbeit zu rückgeschobenen Migranten machen. Da sind auch 2 Mitglieder dann nach Tunesien gekommen. Und dann haben wir da eben versucht mal, ja, wie, es ist halt, ich muss es wirklich einfach zugeben, wir hatten auch überhaupt relativ null Ahnung von Tunesien und sind dann einfach mal hingefahren und haben uns gedacht, das ist vielleicht mal die beste Möglichkeit, auch was zu lernen und in Kontakt zu treten. Ich will das auch deswegen sagen, weil ich es eine total gute politische Praxis finde. Auch natürlich bedeutet das Geld und auch Zeit und das ist vielleicht nicht mit allen Lebensstilen kompatibel, aber wenn es so eine Möglichkeit gibt, direkt hinzufahren und diesen Kontakt und diese Auseinandersetzung mit dem, was vor Ort geschieht, zu suchen, dann finde ich, sollte man das auch machen und ich halte das für eine total wichtige politische Praxis, die sich vielleicht in der letzten Zeit auch wieder ein bisschen stärker etabliert hat. Aber es ist auch keine ganz neue Idee. Ich meine, so Solidaritätsbrigaden hieß es dann früher, vor allem nach Lateinamerika. Also das war ja mal gang und gäbe. Und es ist genau die Sache, die man auch wieder aufleben lassen muss. Okay. also was haben wir dann in Tunesien gemacht? Ach, ich wollte vorhin eigentlich noch sagen, sozusagen ganz technisch, wenn ich irgendwas viel zu kurz erkläre oder irgendwas total unverständlich sage oder irgendwas total Falsches sage, dass ich auch gerne unterbrochen werden kann. Weil, wie gesagt, das war ja also auch so eine eigene Suchbewegung in Tunesien und wir sind uns immer noch nicht so ganz sicher, was wir da alles gefunden haben, aber ich finde, das kann man auch offenlegen, ohne sich zu schämen. Man muss ja nicht immer so checkermäßig rüberkommen. Das hätte man alles total begriffen. Was haben wir in Tunesien gemacht? Ich glaube, wir haben uns... Zweite Reihe. Wir haben uns in Tunesien mit ziemlich vielen Leuten getroffen. Das ging ziemlich schnell, irgendwie Kontakte aufzubauen. Ich glaube, wir hatten total Glück, einen Migrationssoziologen vor Ort zu finden, der ein sehr starkes Interesse hatte, sich über diese Themen auszutauschen. Und das war ja letzte Woche schon eine Veranstaltung zu dieser zur ganzen tunesischen Revolution, wenn ich das richtig verstanden habe, wo vielleicht auch einige, aber nicht alle da waren. Ich muss dazu auch immer sagen, dass diese Sachen mir, wie gesagt, auch nicht so ganz klar sind. Aber es gibt auf jeden Fall, wenn man so diese Machtkonstellation in Tunesien gerade anschaut, gibt es immer noch die Regierung, die quasi einfach weiter besteht. Das ist wie halt so ein Riesenapparat, wie das Regierungen halt meistens sind. Und die aus sich selbst raus eigentlich sich ernennen. Und also der Druck von unten in Tunesien hat es eben geschafft, dass zwei Regierungen auch dann zurücktreten mussten oder dass der Premierminister ausgewechselt werden musste. Aber das passiert größtenteils immer aus diesem eigenen Apparat raus. Das heißt, der operiert da erstmal weiter vor sich hin, total ohne Legitimierung. Aber es gibt auch auf der anderen Seite kein anderes Gremium, was sagen könnte, aber wir haben die Legitimation. Es gibt keine Möglichkeit, diese Regierung erstmal wegzukriegen. Auf der anderen Seite gibt es dann ein Gremium, was einen total langen Namen hat, den ich mir auch nicht merken kann, aber der geht ungefähr so, dass es die hohe Instanz zur Sicherung der oder zur Verwirklichung der Ziele der Revolution ist und dann geht es noch so weiter, aber das ist quasi das revolutionäre Gremium oder vielleicht eines der revolutionären Gremium, aber das ist auf jeden Fall das am höchsten angesehen ist, das sich auch aus sich selbst raus quasi versucht, Legitimation zu verschaffen und das läuft vor allem über die Inklusion von eben verschiedenen sozialen Gruppen und Gruppierungen. Also zum Beispiel gibt es, die Gewerkschaften sind drin vertreten, Parteienvertreter. Das waren am Anfang nur 50 Leute und dann hat man quasi gesehen, ach, das ist jetzt noch nicht ganz so, das deckt nicht so die Breite der Revolution ab, dann wurde dieser Apparat auch schnell noch auf, nee, ist kein Apparat, Entschuldigung, da wurde dieses Gremium eben auch noch auf 100 Leute erweitert, zum Beispiel die Familien der Märtyrer sind drin vertreten oder die Jugendlichen aus den ländlichen Gebieten, also wo die Revolution angefangen hat. Und das ist quasi so ein Gremium, was sich eine eigene Legitimation verschafft und sich versucht als, so, sagen wir mal, so eine Schattenlegislative zu etablieren und damit auch natürlich versucht, diese Regierung, also diese übrig gebliebene Exekutive zu kontrollieren. Und was uns eben sehr stark erzählt wurde, ist, dass es so ein Machtkampf, der im Verborgenen abläuft. Und zum Beispiel, also ein ganz konkretes Beispiel ist, dass die Polizei, also das Innenministerium, ganz klar sagt irgendwie, hey, wir sind die Einzigen, die jetzt für Ruhe und Stabilität im Land garantieren können. Das bedeutet aber, dass ihr nicht in die Archive gehen könnt und es gibt also keine Verfolgung der Polizeiverbrechen unter der Diktatur und während der Revolution. Und also da laufen, ich glaube, vor allem unter der Oberfläche unglaublich starke Machtkämpfe ab und deswegen ist es gerade noch so ein offener Prozess, weil es nicht klar ist, was passiert. Also diese zwei Gremien, also die Regierung, diese hohe Instanz, der Druck von der Straße, die anderen Organisationsformen, die vielen Parteien, es gibt glaube ich mittlerweile über 100 Parteien in Tunesien, die sich gegründet haben. Das ist alles gerade ein total offener Prozess und ich glaube, es kann niemand kann sagen, wohin es genau gehen wird. Deswegen bleibt es weiter spannend und es kann irgendwie, habe ich das Gefühl, jeden Tag was Neues passieren. Ein Beispiel, was wir zum Beispiel gehört haben, ist, dass ein neuer Innenminister berufen wurde und der hat zum Beispiel gesagt, ich löse die Geheimpolizei auf. Und dann wurde ihm relativ klar so gesagt, ja, mach doch mal. Hast du eine Ahnung? wo die Geheimpolizei ihre Büros hat. Hast du eine Ahnung, wie diese ganze Struktur, ich meine, das ist eine Geheimpolizei, das ist ja schon ein Name. Hast du, wie willst du das überhaupt machen? Also da bleiben eben diese ganzen Apparate, bleiben erstmal übrig und machen mal so weiter. Irgendwie, vielleicht nicht mehr so von oben gesteuert, aber eine Geheimpolizei ist halt eine Geheimpolizei, die weiterarbeitet. Wir haben das auch gespürt, teilweise. Also wir hatten oft das Gefühl, dass wir schon auch irgendwie Spitze dran hatten, wenn wir uns irgendwo getroffen hatten. Insbesondere bei uns im Hotel. Und vor allem unsere marokkanischen Freunde haben uns irgendwie darauf hingewiesen, weil sie gemeint haben, nee, das läuft ab wie in Marokko hier. Also da sitzt dann jemand da und irgendwie also sitzt halt relativ nah da, kann alles mithören, liest so die Zeitung, schaut schon immer mit und am Schluss, wenn alles vorbei ist, dann wird noch ein bisschen gepöbelt, provoziert von dem und dann geht der. Und das ist halt, sagen Sie, das ist so ein ganz klassisches, das was Sie auch aus Usta in Marokko kennen. Und das ist halt so eine Form von einerseits Informationsgewinnung und Einschüchterung. Und also wir haben das dann immer so gelöst, dass wir dann immer ganz schnell in den Sprachen gewechselt sind. Also wir hatten am Anfang unsere Treffen immer auf Französisch. Dann war halt ein relativ alter Spitzel da, der uns zugehört hat. Oder nehmen wir mal an, dass es ein Spitzel war. Und dann haben unsere marokkanischen Freunde recht schnell gesagt, jetzt komm, lass uns das mal auf Englisch machen. Und Tatsache, kaum hatten wir auf Englisch gewechselt, ist der dann auch gegangen und 10 Minuten später kam der Nächste. Dann sind wir irgendwie auf Deutsch übergegangen, dann ist der auch wieder gegangen. Es war schon alles relativ auffällig. Aber von der Einschätzung war das halt, das ist jetzt erstmal kein Problem, weil ja, das ist halt so ein altes System, was auch erstmal so weiterläuft. Es geht halt einfach darum, präsent zu sein. Aber wo das dann am Schluss hinläuft und wer dann irgendwas daraus machen kann, das ist erstmal undefiniert. Das ist halt, wie gesagt, ein Apparat, der einfach weiterläuft. Unsere marokkanischen Freunde hatten das auch am Flughafen gleich zu spüren gekriegt. Die sind schon, die hatten schon bei der Einreise Probleme. Also der eine von denen, das angeblich, das haben wir auch nie richtig rausgekriegt, war das eine Verwechslung. Also sie haben gesagt, sie haben gedacht, es wäre ein gleichnamiger Islamwissenschaftler, der aber irgendwie über 80 ist. Und unser Freund ist tatsächlich nicht so alt, das hat man ihm auch angesehen. Plus, es gäbe noch jemanden mit dem gleichen Namen, der quasi flüchtig wäre und von der Polizei gesucht wird. Und die haben den sofort irgendwie zur Seite getan und also wirklich so mit 5, 7 Bullen an die Seite gepresst. Der andere Freund durfte nicht mal mehr mit ihm reden und die haben den sofort in die nächste Maschine nach Marokko gesetzt und der wäre eigentlich quasi weg gewesen, wenn wir nicht schnell noch zum Flughafen gefahren wären und da irgendwie Druck gemacht hätten und dann durfte er auch einreisen. Aber zumindest, ich will das nur mal sagen, für unsere marokkanischen Freunde war das wirklich so dieses, ja ey, das ist wie in Marokko irgendwie so Diktatur und Spitzelsystem, so und so viele Geheimdienste, Polizeien und Willkür. Also die sind mit so einem Gefühl da angekommen. Wir sind mit einem ganz anderen Gefühl sozusagen aus Deutschland da angekommen, so halt, ja, man fliegt da hin und kommt halt am Flughafen an. Ich würde sagen, relativ modernes Passsystem gab es am Flughafen, das war so ein bisschen auffallend. Aber ansonsten auch jetzt nichts total Besonderes. Also das Auffallendste war vielleicht, dass es im Flug kein Essen gab, weil die Catering-Firma bestreikt wird. Und das ist eigentlich relativ cool, weil das ist eine sehr starke Auseinandersetzung mit diesem Versuch, also Versuch von der tunesischen Fluggesellschaft da Outsourcing zu betreiben. Und was wir gehört haben, wurde der Betrieb schon seit mehreren Monaten bestreikt. Und das ist eine Sache, die einfach gerade total stark passiert, aber da kann der Gerd viel mehr dazu sagen, glaube ich, zu den ganzen Streiks, was du vorhin erzählt hast. Vielleicht kannst du das später nochmal erzählen. Nicht miteinander verbunden, aber unabhängig voneinander an allen Komponenten Streik. Also der Müllabfuhrstreik, Taxifahrerstreik, wenn wir das machen wollten. Ich war einen Monat vorher da. Da war der Flughafen Monastir, da war Sitzstreik, der Flughafen angestellt und der Kontrolleur war einzeln angeflogen. Eins der Nobelhotels wurde war besetzt von den Angestellten. Die Forderungen sind das immer gewesen, entweder gegen Outsourcing, in diesem konkreten Fall höhere Löhne, andere Verträge, vor allem Schluss mit diesen prekären Verträgen, Mindestforderungen, wer 4 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat, muss eine Festanstellung kriegen. und gegen die korrupten Direktoren des Regime kam. Und das ist wirklich flächendeckend in allen Städten, in Krankenhäusern, in Zwack, auf den Wasserplantagen im Süden. War nur immer sehr schwer, darüber ein Bild zu kriegen, weil es eigentlich nicht im Zeitung stand, aber man an jeder Ecke darauf stieß und wenn man rumfragte, wurde einem erzählt. Also das ist quasi so die Situationen. Vor allem diese Sitzstreiks haben total Konjunktur, das wird immer Sit-In heißt das immer. Das ist, würde ich mal sagen, so eine, ja, ist halt irgendwie erstmal eine relativ friedliche Form von Protest, aber es ist auch eine Besetzung, weil es natürlich quasi die gesamte Produktion einfach unmöglich macht. Und das ist scheinbar ein sehr effektives Mittel des Streiks gerade und das findet auch wirklich überall statt und wird, also Sit-In ist so ein neues, einfach geflügeltes politisches Wort, also Wort für eine politische Kampfform, die einfach sehr stark eingesetzt wird. Als wir angekommen sind, war noch Ausgangssperre ab 9 Uhr abends, die ist dann aber am nächsten Tag auf 12 Uhr, also 12 Uhr nachts dann verschoben worden, das heißt, das haben wir so nicht mehr mitgekriegt, aber es war quasi schon eine, es war schon irgendwie ein bisschen auch beklemmend mit dieser Ausgangssperre und teilweise eben Militärs, die an den verschiedenen wichtigen Punkten in der Stadt waren, also immer mit so Jeeps und darum irgendwie so Stacheldraht und so. Aber man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das Militär total die Macht übernommen hat, sondern es hat sich schon sehr frei angefühlt, alles im Endeffekt. Man hatte, also so ganz persönlich würde ich sagen, man hatte das Gefühl, es war so ein, wirklich so ein Gefühl von Freiheit, von so einer Möglichkeit, irgendwie offen zu reden, sich offen zu versammeln und über Sachen zu diskutieren. Ich habe keinen Vergleich, wie es vorher war, aber man hatte so ein Gefühl, dass es diese neuen Freiheiten gab und die auch wirklich offensiv genutzt wurden. Und das war auf jeden Fall, das war schon mal eigentlich in dieser Hinsicht ein sehr gutes Willkommen. Ich glaube, wir haben also neben diesen ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, um überhaupt erstmal rauszukriegen, was alles Richtung Migration, Migrationsverhinderung, Vorverlagerung von Grenzregimen und sowas passiert, haben wir uns vor allem auf zwei Aspekte eigentlich konzentriert. Das eine war, das ist eine ganz lange Frage für uns eigentlich schon immer gewesen, was ist eigentlich mit so einer Infrastruktur von Detention Centers in Tunesien gewesen. Und es gab da so vage Anhaltspunkte. Es gibt dieses eine Projekt in Genf, das heißt Global Detention Project. Da geht es eigentlich nur darum, eine Komplettübersicht für die gesamte Welt über alle Detention Centers aufzubauen. Also wirklich auch in die Breite gehend. Irgendwo mal so ein Kurzzeit-Detention Center, was vielleicht irgendwie eine Polizeistation eigentlich ist, bis hin zu diesen High-Tech-Detention Centers ausschließlich für Migranten in den USA zum Beispiel. Und die hatten, da stand immer, es gäbe irgendwie in Tunesien 13 von diesen Detention Centers. Und es war für uns quasi so ein ganz klarer Anhaltspunkt, aha, hier, das ist da, wo sich die Vorverlagerung materialisiert. Und dann haben wir einfach mal angefangen, diese Detention Centers zu suchen. Und das war wirklich unglaublich schwierig, weil niemand so richtig was dazu sagen konnte. Auch die verschiedenen Leute, die sich in Tunesien damit beschäftigt hatten, hatten auch gesagt, also das war wirklich so ein Thema, über das kaum geredet wurde, also illegale Migration, sogenannte. Das wäre unglaublich schwierig, da ranzukommen und das wäre auch für die ganzen Leute, die wirklich eine Aufklärung wollen von dem, was unter dem alten Regime gelaufen ist, eine Frage, die definitiv ansteht, aber wo man noch überhaupt nicht damit angefangen hat. Ist auch ein bisschen verständlich. Es gibt, glaube ich, sozusagen erstmal größere und dringendere Probleme, die anzugehen sind. Wir sind da natürlich mit einem relativ speziellen Interesse hingefahren. Und je mehr wir diese Detention Centers gesucht haben und danach gefragt haben, umso klarer wurde das irgendwie, dass die so in dieser Form und vor allem in dieser großen Anzahl nicht existieren. Und am Schluss hat sich alles sozusagen auf einen größeren Komplex verdichtet in einem Vorort von Tunis, Al-Wadiya hieß der, und wir sind da mal dahin gefahren, um uns den anzuschauen, und am Schluss hat es so ausgesehen, wie es hat eine große Polizeistation mit, sagen wir mal, Gewahrsamszellen, die bestimmt auch für die Festsetzung von verhafteten Migranten verwendet wurde, aber wo man wahrscheinlich nicht sagen kann, das ist ein spezielles Detention Center nur für Migranten. Und so hat sich das alles so ein bisschen aufgelöst. Es war aber ganz spannend, weil wir darüber angefangen hatten, also mal zu versuchen, diesen ganzen Prozess der Inklusion Tunesiens in das europäische Grenzregime nachzuzeichnen. Und was sich unserer Meinung nach, also das sind halt alles noch so halbgare Wahrheiten. Ich kann das wirklich nur so sagen, was wir gehört haben, wie wir versuchen, uns drauf reinzumachen. Aber anscheinend ist die IOM, die International Organization for Migration, die ist ja, glaube ich, in antirassistischen Kontexten schon länger negativ aufgefallen, 2001 nach Tunesien gegangen ist, also das ist auch noch nicht so lange her, und das war auch das allererste Büro, was in Nordafrika etabliert wurde von der Organisation. Das war quasi so ein Vorposten eigentlich. Und scheinbar haben die den Auftrag erhalten, diese Detention Centers aufzubauen, diese gesamte Infrastruktur aufzubauen und dann auch zu betreiben. Und wie es ausschaut, hat Italien die Finanzierung von diesen Detention Centers zugesagt. Und es gibt dann so eine Zeitspanne, wo anscheinend versuchen wir das zu machen, bis 2004. Und 2004 markiert so einen absoluten Bruch in verschiedener Hinsicht. Entweder die IOM ist damals aus dem Land gegangen oder sie ist tatsächlich rausgeflogen. Aber was uns gesagt wurde, ist, dass das Ben Ali-Regime quasi kein Interesse daran hatte, dass eine internationale Organisation, also eine Organisation von außerhalb, Einblick in diese konkreten Machtstrukturen und Machtmechanismen erhält. Und in dieser Hinsicht ist dieser Aufbau von dieser Detention-Infrastruktur erstmal gescheitert. Und was wir noch erfahren haben, ist, dass die von Italien zugesagten Gelder nie geflossen sind. Also das kann in dieser Hinsicht auch gut sein, dass Ben Ali da irgendwie vielleicht Geld genommen hat oder irgendwelche Zusagen gemacht hat, das sich aber nie richtig materialisiert hat. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache zu sehen, weil das auch nochmal in Frage stellt, ob die EU quasi wirklich so stark ihre Politik der Migration, also der Bekämpfung der illegalen Migration so leicht tatsächlich durchsetzen kann in den sogenannten Drittstaaten, oder ob es da nicht noch ganz andere Prozesse gibt und ob sich über das Thema der Migration, vor allem der irregulären Migration, nicht auch nochmal ganz andere Machtkonstellationen ergeben haben. Also wir hatten, also das sieht man, glaube ich, sehr stark auch am Beispiel Libyen, Italien. Libyen hat wirklich sehr viel Geld rausverhandeln können, um überhaupt in diese Vorverlagerung einzusteigen. Und das mag in Tunesien so eine ähnliche Sache gewesen sein. 2004 markiert aber auch genau den Punkt, wo es neue Gesetzgebung in Tunesien gab, die die Ausreise aus Tunesien zu einer Straftat gemacht hat. Und diese Gesetze gelten immer noch und werden auch immer noch durchgesetzt. Das heißt, der Versuch, Tunesien, also als tunesischer Staatsbürger, als tunesische Staatsbürgerin Tunesien zu verlassen, ist strafbar und wird mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet. Meistens läuft das irgendwie auf 6 Monate oder 12 Monate Haft oder eine Geldstrafe raus. Also es hängt auch davon ab, wie oft man das versucht hat. Beim ersten Mal geht es quasi mit Bewährung. Und also dieses Jahr 2004 ist in dieser Hinsicht, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den wir nachgehen wollen. Wir planen auch eine Broschüre dazu zu schreiben. Vielleicht haben wir dann schon ein bisschen mehr rausgekriegt. Aber das sind sozusagen sehr, sehr kurzfristige Prozesse, die da gelaufen sind. Nur um die Geschichte der IOM fertig zu erzählen, die ist dann 2007 oder 2008 wieder nach Tunesien zurückgekehrt. Also die sind dann zeitweise in Libyen gewesen, interessanterweise, weil es eigentlich kaum internationale Organisationen gibt, die in Libyen so richtig Fuß gefasst haben. Unter Gaddafi sind dann aber nach Tunesien zurückgekommen und haben dann plötzlich ganz andere Sachen gemacht. Das heißt der Migration Development Nexus, also die haben sozusagen freiwillige Rückkehr organisiert und haben eben auch gesagt, dass sie quasi so Starthilfen geben und dann das ganze Thema der Migration, der Rückkehrmigration und sozusagen das, also da Geld zu geben, um den Staat wieder zu, den Staat in der Herkunftsregion wieder hinzukriegen, den wirtschaftlichen Staat und darüber quasi Entwicklungspolitik zu machen. Also das ist eine relativ neue Politik der EU seit einigen Jahren. Wie die IOM da plötzlich, also quasi die machen jetzt ganz was anderes und sind da hingekommen. Und wenn man so ein bisschen rumgehört hat, dann war das, dass zum Beispiel das Rote Kreuz gesagt hat, das ist alles totaler Schmarrn, das, ist, das sagen die nur, die machen eigentlich gar nichts. Das scheint nur so ein Büro von 3 Leuten zu sein. Die IOM ist so richtig aktiv erst jetzt geworden in Folge des libyschen Bürgerkriegs. Da sind sehr viele Arbeitsmigranten, die teilweise schon viele Jahre in Libyen gelebt haben, aber auch Migranten, die darauf gewartet haben, über das Mittelmeer Richtung Italien übersetzen zu können, geflohen und sind in Tunesien angekommen. Und da hat die IOM eben auch wieder, wie sie das ja auch in Deutschland macht, die sogenannte freiwillige Rückkehr organisiert, also vor allem halt Flüge in die Herkunftsregionen. Und das ist halt irgendwie so ihr Teil. Und das ist eigentlich der zweite Strang, den wir verfolgt haben. Ich persönlich nicht, weil ich wieder zurück musste. Aber der größte Teil der Delegation ist dann nochmal in den Süden gefahren, um sich anzuschauen, wie das dann vor Ort ausschaut mit den Flüchtlingslagern dort, mit der Aufnahme von den libyschen Flüchtlingen. Und da ist eine sehr spannende Sache, finde ich, von so einer Frage der Solidarität, nämlich in den südlichen Städten sind eigentlich fast alle libyschen Flüchtlinge, also jetzt wirklich libysche Staatsbürgerschaft, libysche Herkunft, wie man das auch immer definieren wird, in Privatwohnungen untergekommen. Also da muss es wirklich zu sehr, sehr weitgehenden Gesten der Solidarität, nicht mal Gesten, Akten der Solidarität gekommen sein. Also dass wirklich die ganzen Hotels, die ganzen Geschäfte leergeräumt worden sind und den Flüchtlingen zur Verfügung gestellt worden ist. Aber was so ein bisschen so eine Kehrseite davon ist, ist, dass sich diese Solidarität sich tatsächlich nur auf libysche Flüchtlinge bezogen hat. Also es läuft dann quasi unter so einer Idee des Panarabismus. Es wird auch immer so ausgedrückt, das sind unsere Brüder, wir tragen dieselben Namen, wir haben dieselbe Kultur, und es hat sich überhaupt nicht auf zum Beispiel subsaharische Flüchtlinge erstreckt. Die sind in Camps, die hat das UNHCR aufgebaut, waren im Wesentlichen große Zelte in der Wüste, die sind dort untergekommen. Und die meisten wurden dann eben über die IOM in ihre Herkunftsregionen ausgeflogen, und zurückgeblieben sind vor allem Somalierinnen und Somalier, Menschen aus Eritrea und teilweise aus der Elfenbeinküste, auch wegen dem anhaltenden Konflikt da, und auch aus Nigeria teilweise. Und es waren aber immer noch viele tausend Menschen. Als unser Teil der Delegation da angekommen ist, waren es immer noch über 4.500 Menschen, die da teilweise schon seit vielen Wochen in diesen Camps in der Wüste saßen und ziemlich unzufrieden waren mit der Situation. Das kann man sich vorstellen. Das ist halt wirklich so eine Zeltstadt im Nichts. Das sind fast schon sozusagen die Bilder, die man im Fernsehen auch oft sieht. Eine schlechte Versorgung mit allen Notwendigkeiten, also zu wenig Essen und was oft gesagt wurde, sind zum Beispiel auch viele Skorpione, die unterwegs waren. Das hat das Leben einfach sehr schwer gemacht. Und viele Flüchtlinge oder Migranten dort hatten eben immer noch die Hoffnung, eigentlich nach Europa zu kommen, und haben das auch nicht verstanden, warum es nicht irgendein Aufnahmeprogramm quasi gibt, wieso da nicht geholfen wird. Das UNHCR hat natürlich, sehr stark auf die eigene Resettlement-Geschichte, also die freiwillige Flüchtlingsaufnahme von vor allem Staaten des Westens gedrungen. Da wurden aber im Wesentlichen nur ein paar hundert Plätze zur Verfügung gestellt, also das hat überhaupt nichts an der Situation geändert. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo unsere Delegation dann vor Ort war im Süden Tunesiens, ist diese Unzufriedenheit dann auch sehr stark in Protest umgeschlagen. Es gab da auch einen Brand in dem Flüchtlingslager, wo es nicht ganz klar ist, ob das jetzt einfach nur ein Unfall war. Die Flüchtlinge haben dann angefangen zu protestieren, haben dort die große Verbindungsstraße blockiert. Daraufhin hat die Armee eingegriffen und ist mit Tränengas oder nach Aussage der Flüchtlinge auch mit scharfer Munition gegen die Protestierenden vorgegangen. Und es muss da teilweise wirklich zu so pogromartigen Situationen geführt haben. Und das hat dann dazu geführt, dass die allermeisten gesagt haben, wir haben hier nichts zu gewinnen, wir haben hier nur was zu verlieren, und sind eben größtenteils haben sich erstmal auf den Weg wieder nach Libyen gemacht. Sagen wir von Libyen, und das war sozusagen die andere Entwicklung durch den Bürgerkrieg, von Libyen ist es gerade möglich, wieder nach Lampedusa überzusetzen. Also es gibt da Erzählungen, dass die Preise auf, 10, also auf ein Zehntel gesunken sind von den damaligen Preisen. Also früher hätte man früher 2000 Dollar für den Überfahrtspreis und nur 200. Und es gibt eben immer mehr diese Erzählungen, dass das Gaddafi-Regime oder was noch davon übrig ist, die Flüchtlinge und Migranten, die auf die Überfahrt warten, gezielt instrumentalisiert und quasi als lebende Waffe Richtung Europa schickt. Und das deckt sich total mit eine Rhetorik von Gaddafi, die schon die ganzen letzten Jahre gelaufen ist. Er hat immer gesagt, wenn ihr nicht so und so viel zahlt, also er hat zum Beispiel von der EU mal 5 Milliarden Euro für ein Jahr gefordert, um diese Flüchtlings- und Migrationskontrolle mitzumachen, dann hat die Direktzitat hat er gesagt, dann wird Europa schwarz, dann wird Europa zweites Afrika. Und das ist wirklich sehr gezielt eingesetzt. Interessanterweise halt sehr stark mit dem europäischen Rassismus gespielt. Und diese Ängste geschürt und scheint das jetzt auch umzusetzen. Oder es wird zumindest immer wieder gesagt. Und dann, an diesem Punkt haben sich eben sehr viele Flüchtlinge auf den Weg nach Libyen gemacht und haben gesagt, hey, bevor wir hier in der Wüste feststecken, versuchen wir lieber unser Glück. Einige von denen sind mittlerweile zurückgekehrt und sitzen wieder in diesem Camp. Chucha heißt das. Gibt aber mehrere. Und die Situation ist immer noch total verfahren und das tut sich da nichts. Und aus dieser Delegation, das ist vielleicht das konkreteste und direkteste Ergebnis jetzt, wurde dann eben ein Appell lanciert von verschiedenen Organisationen zusammen, also die in der Delegation waren, an uns, und zusammen mit Medico International und Pro Asyl und Borderline Europe, wo dann nochmal die Forderung aufgemacht wurde, dass da jetzt ganz konkret die Grenzen geöffnet werden müssen und da ein Zugang für diese Menschen, die in Südtunesien feststecken, nach Europa ermöglicht werden muss. Wie man das politisch einschätzt, auch das können wir gerne diskutieren. Da habe ich auch manchmal so meine Fragen dazu. Aber das waren im Wesentlichen die zwei Sachen, die wir verfolgt haben. Ich würde noch mal ganz kurz ausholen, was noch alles außenrum passiert ist, sozusagen ein bisschen abseits von den migrationspolitischen Sachen ist. Es waren ja noch zwischen einer und zwei, ich weiß nicht, wie ihr das genau einschätzt, also zwischen einer oder zwei Delegationen da, die hier aus Göttingen und von der Knowledge Liberation Front, wo wir uns teilweise eben auch kurz geschlossen haben und viele Informationen ausgetauscht haben. Und insbesondere die Leute von der Knowledge Liberation Front, das fand ich sehr interessant, haben nochmal auf den großen, auf den größeren revolutionären Prozess auch geschaut, aber wir ja auch, ne? Nein? Habt ihr? Nee, doch, ja. Also schon auch, aber uns war selber auch gar nicht so richtig klar, dass wir schauen, also es ist ja, also mir ist auf jeden Fall so ein bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, einfach mal, also nicht so viel Plan zu haben und hinzufahren und zu gucken, was denn vor Ort gerade ist, und die verschiedenen Stränge auch zu sehen einfach. Und was ich an dem Punkt halt total interessant finde, weil das vielleicht auch nochmal so eigene, auch so eigene Exotisierungen vielleicht aufgehoben hat, weil man schon immer, wenn man das so gelesen hat, was alles in Tunesien passiert, sich natürlich schon auch immer diese Bilder hatte und so, ja klar, das ist Nordafrika, das ist ein arabisches Land, das ist da alles so ein bisschen anders, aber wenn man dann diesen direkten Kontakt hatte, das war wirklich, dass die Leute, also die, vor allem die jungen Leute von der tunesischen Befreiungsfront, also auch eine von den Basisorganisationen, sehr ähnliche Probleme erzählt hatten. Also zum Beispiel gesagt haben, Zugang zu Bildung ist in Tunesien überhaupt gar kein Problem. Wir sind alle total ausgebildet. Das Problem ist halt Arbeit. Und ich finde, das ist eine Situation, die halt auf Europa ziemlich stark übertragbar ist. Also die ganze Frage, was macht man nach der Uni, das ist, glaube ich, durchaus eine Frage, die sich viele Leute in Deutschland stellen, aber natürlich in Spanien, in Italien und auch besonders in Griechenland natürlich eine total drängende Frage ist. Und an dem Punkt hat sich dann nochmal so ein gemeinsamer Raum von Forderungen und von so einem Kampf aufgemacht, der hoffentlich, das ist gerade so ein bisschen in der Schwebe, im September dann oder vielleicht eben noch später zu einem gemeinsamen Treffen in Tunesien führen wird, wo genau über diese Perspektiven nochmal geredet werden soll und ganz starker Fokus darauf, transnationales Aktivistinnen-Netzwerk zu gründen, um genau diese Forderungen auch nochmal über den Maghreb hinaus und eben auch über Europa hinaus stark zu machen und da eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Und vielleicht haben die ganzen Entwicklungen in Spanien und in Griechenland, wo es ja jetzt quasi auch diese Tahrir-Plätze gibt, diese Entwicklung schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine starke Perspektive, dass in den nächsten Monaten und Jahren noch was passieren kann. Hoffentlich, ich fände es super. Ja. Soll ich an dem Punkt mal stoppen und wir können vielleicht anfangen miteinander zu reden? Ja, nein? Oder auch nicht. Was mich persönlich interessieren würde, ist nochmal diese Geschichte zu erzählen, dass es eben zum einen die Solidarität gegenüber Leuten, die aus Libyen nach Tunesien gekommen sind und gleichzeitig ja aber so pogromartige Stimmungen gegenüber Migranten oder Flüchtlingen, die jetzt irgendwie aus dem südlichen Afrika kommen und wie du da die Situation, also wie das sonst, wie du das wahrgenommen hast in Tunesien, also in Bezug auf auch schon Rassismus gegenüber, ich meine, die Leute sehen sich ja auch eh selber eher als Araber, als jetzt als Afrikaner, ne? Und wie weit das auch in so einer Alltagsstimmung spüren war sozusagen. Weil ich das doch sehr krass fand, gerade diesen Unterschied in der gleichen Region, wo die Leute die Hotels und die Geschäfte leer machen, um Flüchtlinge aufzunehmen, sind jetzt mal platt gesagt die gleichen Leute, die dann Flüchtlingscamp überfallen. Ne? Oder ja. Zumindest die gleiche Region. Wie du das so wahrgenommen hast, mit so Rassismus gegenüber schwarzen Afrikanern? Ich habe das so ein bisschen versucht abzufragen, weil das, als wir in Tunis angekommen sind, war das schon erstmal sehr auffallend, dass es dass es schwarze Menschen gibt dort und dass es auch, als ich hatte, also ich weiß nicht, es war so ein Bauchgefühl, dass ich sage, hey, hier, das scheint irgendwie relativ normal zu sein. Also, man hat oft, sagen wir jetzt mal, schwarze und nicht schwarze Menschen zusammengesehen, die unterwegs waren, und ich fand das relativ normal. Was später erzählt worden ist, ist, dass es so normal nicht ist, sondern dass es schon relativ oft Polizeikontrollen früher gab, auch, also explizit gegen Menschen schwarzer Hautfarbe, also rassistische Polizeikontrollen. Wir haben auch einen, also über relativ komplizierten Malier getroffen, der in Tunis studiert und gesagt hat, das ist erstmal nicht schwierig einzureisen, es gibt irgendwie da keine Visabestimmung, also er kann da leicht einreisen, es gibt auch eine relativ große Community von Maliern, die dort studieren und auch von aus der Elfenbeinküste. Und er hat selber gesagt, dass er nicht das Gefühl hat, dass es zu viel Rassismus gäbe. Er hat gesagt, wenn er betrunkene Leute trifft, die sagen manchmal irgendwie blöde Sachen oder versuchen ihn zu hauen, aber er hat das eher so als eine Ausnahme qualifiziert. Ja, so hat er das erzählt. Also, dass es auch tatsächlich in Gewalt umschlagen kann. Was später noch erzählt wurde, ist, dass es eine Entwicklung gab, die da quasi den Rassismus ein bisschen rausgenommen hat, oder zumindest den polizeilichen Rassismus, war, dass die Afrikanische Entwicklungsbank nach Tunis umgezogen ist. Die war vorher in Abidjan, in der Elfenbeinküste, und wegen den Kämpfen um die Präsidentschaft ist die quasi nach Tunesien umgezogen. Und seitdem, da sind eben nochmal, ich glaube, mehrere tausend Angestellte und Umfeld mitgekommen. Und dadurch war plötzlich eine stärkere Präsenz von Menschen schwarzer Hautfarbe in Tunesien da, und das war dann für die Polizei auch nicht mehr so möglich, da einfach alle Leute zu kontrollieren, weil das ja, ne, Bankangestellte und sowas, das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen in Tunis ist mir das, würde ich sagen, ist mir das nicht unbedingt so stark aufgefallen, dass es da einen Rassismus gibt, der im Alltag total präsent ist. Und wie gesagt, ich war nicht im Süden, deswegen kann ich das ganz schwer einschätzen nur, aber während diesem Pogrom oder rundum wurde eben von der tunesischen Bevölkerung auch gesagt, dass dieses Lager jetzt endlich mal weg muss, weil das ist halt quasi so eine, für sie eine ganz schlechte Situation. Das wurde auch nicht genau weiter ausgeführt oder vielleicht, ich habe es nicht mitgekriegt, also es scheint schon aus dem besonderen Kontext hervorgegangen zu sein. Ah, vielleicht kann ich noch ein bisschen ergänzen. Ich fand es auch ganz schwierig. Wir haben auch danach gefragt, mit Leuten, die bei Interviews in Tunis gemacht haben, auch Leute, die Hilfsleistungen, die gesammelt haben, für Flüchtlinge unten jeden Tag den Lieferungen runter. Und ich habe gefragt, ob das nur für libysche Flüchtlinge ist. Da wurde uns gesagt, nein, für alle. Kann ich aber nicht beurteilen, ich war nicht unten im Süden. Ich finde einen ganz wichtigen Punkt dabei, dass in den nordafrikanischen Ländern viele Schwarze leben, seit Jahrhunderten, als Nachkommen von Sklaven auf dem arabischen es gab eine Verschleppung von Schwarzafrikanern in die nordafrikanischen Länder. Und sie leben aber inzwischen seit Jahrhunderten, ich kenne es mehr aus Marokko und ein bisschen aus Algerien, da gibt es noch einige Dörfer, wo fast nur Schwarze leben, aber auch im Straßenbild sind viele präsent, die nicht eine andere Staatsangehörigkeit haben, sondern seit Jahrhunderten hier leben. Und in Südtunesien, was ich bei früheren Reisen, gibt es sehr viel mehr dunkelhäutige Leute als in Tunis, also wo es auch Übernachtungen gibt und Leute, die dorthin gezogen sind. Das macht das alles wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. In zuschaltgeraten Ereignisse ist, wenn ich das wichtig verfolgt habe, man muss es vielleicht auch nochmal korrigieren, ist es zu diesen wirklich, kann man nicht anders nennen, pogromartigen Stimmungen gekommen, als die Flüchtlinge aus dem Lager ausgezogen sind und die Straße blockiert haben, Das waren die Straßen, die nach Libyen übergeführt haben. Und schon lange vor der Revolution ist eigentlich die Verbindung nach Libyen war ein halboffizieller Schmuggel. Also in ganz Süd-Tunesien findet man libysches Benzin am Straßenrand in Kanistan zu kaufen, zu billigen Preisen. Und gedacht wurde, die einzige Verbindungslinie, die es noch gibt, nach Libyen über die ist blockiert. Das ist einer der Auslöser gewesen, entschuldigt null an dieser Geschichte. Und ein anderer Punkt wäre bei mir eine Frage. In den Flüchtlingslagern, die da waren, die vom UNHCR, glaube ich, unterhalten wurden, ne? Waren Leute, die als Flüchtlinge registriert wurden. Also die während Libyen die gekommen sind, die Perspektive hatten, wieder nach dem Sturz von Gaddafi zurückzukommen, die deshalb in der Region geblieben sind. Also wo es da unter diesen Gruppen, die aus Libyen geflohen sind, ganz große Unterschiede gab und die Schwarzafrikaner das ganz harte Schicksal hatten, dass die in Libyen selbst auch total zwischen die Fronten gekommen sind. Weil es einerseits hieß, auch zu Recht, das Gaddafi-Regime Schwarzafrikaner angeheuert hat, als Garde, die bezahlt worden, dafür bezahlt wurden und gegen Aufständische vorgegangen sind. Wo deshalb es auch in Libyen Angriffe auf Schwarze gegeben hat. Also da überlappen sich, glaube ich, sehr unterschiedliche Konflikte. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Tradition des Zusammenlebens auch. Aber es ist, glaube ich, sehr schwer. Ich glaube, dafür müsste man wirklich länger noch mal unten sein und sich das angucken und Interviews vor allem auch mit den Schwarzafrikanern selber noch mehr machen, was wäre dringend und unfair, da noch weiter in die Tiefe zu gehen, was wie da passiert ist. Was zumindest in so Interviews in Chucha auch noch rausgekommen ist, dass es zumindest in Libyen einen sehr, sehr starken Rassismus gibt. Also auch schon vorher, der sich erstmal in Gewalt oft ausdrückt, also im Alltag, und eben auch in so starken Ausbeutungsstrukturen. Also viele subsaharische Flüchtlinge oder Migranten, die auch schon teilweise sehr lange in Libyen gelebt haben, haben es oft gesagt, dass sie halt irgendeine Arbeit gefunden haben und einfach aber nie Lohn dafür enthalten haben, und wenn sie erhalten haben, wenn sie den Lohn eingefordert haben, sind sie halt einfach angegriffen worden und mussten quasi um ihr Leben rennen. Und das scheint ein totales Muster zu sein, das in Libyen existiert. Also, und da scheint es schon, also das ist, glaube ich, schon, da ist der Rassismus wesentlich stärker in Libyen als das, was man in Tunesien, was ich in Tunesien sehen konnte. Aber du hast vollkommen recht, das wäre auf jeden Fall eine Sache, der man nachgehen muss. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast am Anfang gemeint, ihr habt euch mit einem Migrationsforscher oder so getroffen. Und mich würde allgemein mal interessieren, mit wem ihr euch getroffen habt. So. Und ob da auch irgendwelche Organisationen dabei waren, die sich für Flüchtlinge eingesetzt haben. Oder was es da in Tunesien überhaupt gibt. Ob ihr da was mitgekriegt habt, was so Gruppen und Organisationen angeht. Genau, das war so ein bisschen unser Ziel, halt genau das uns anzuschauen, in Kontakt zu geraten. Und ich will mal sagen, so richtig Organisationen gibt es nicht. Vor allem, also die Organisation, die der Gerd angesprochen hat, Benevolis, die, was sagt man das? Die. Okay, da lässt sich mal Französisch den Strich. Die haben sich zum Beispiel ganz spontan gegründet. Also die haben gesagt, die sind hervorgegangen, also die sammeln, die haben ein Zelt in Tunis, wo sie einfach alles Mögliche sammeln, und dann einmal in der Woche oder wenn es halt voll ist, fahren die mit einem LKW in den Süden und geben das dann ab. Also da geht es um Babynahrung, da geht es um ganz normales Essen, da geht es um Decken, halt alles, was gesammelt wird. Und da kommt auch wirklich viel zusammen. Ich war da so ein bisschen, und das ist wirklich, das war schon faszinierend, dass da ständig irgendwie Leute angekommen sind und gefragt haben, hier, was braucht ihr, oder irgendwie mal so ein Packen mit Nudeln reingeschleppt haben, oder irgendwie da gekommen sind und gesagt haben, hey, sorry, ich habe nicht viel, aber hier sind 10 Dinar, also was jetzt auch nicht wenig Geld ist eigentlich. Also 5 Euro, aber davon kann man natürlich wesentlich mehr kaufen. Und das war schon sehr spannend. Aber die hatten sich zum Beispiel zusammengetan aus einem Protest vor der libyschen Botschaft, also quasi in Solidarität mit dem Aufstand in Libyen. Und da hatten die sich so getroffen und gesagt, ja, eigentlich müsste man ja irgendwie was machen, müsste man was organisieren. Und dann haben die sich sehr spontan zusammengeschlossen und die haben gesagt, das ist auch erst jetzt möglich, so ein Engagement zu machen, weil vorher wäre das auf jeden Fall vom Regime vereinnahmt worden und das wäre deswegen überhaupt nicht gegangen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant war, ist, dass sie am Anfang sehr stark mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet haben und dann irgendwie das Gefühl hatten, dass sie verarscht werden, dass ihnen die ganzen Hilfsmittel, die sie sammeln, vom Roten Kreuz geklaut worden sind irgendwie. Haben sie so gesagt, und seitdem, also vorher haben sie es nämlich nicht selber runtergefahren, sie haben es einfach ans Rote Kreuz gegeben und das war dann verschwunden. Also sie konnten es quasi nicht mehr tracken und da haben sie dann angefangen, eben selber das Rote zu fahren und wirklich, sie sind dann auch wirklich 2-3 Tage unten in den verschiedenen Städten. Und deswegen glaube ich auch, dass es eher an die libyschen Flüchtlinge geht und nicht an die subsaharischen Flüchtlinge, und verteilen das dann auch wirklich selber, weil sie sagen, hey, wir wollen, dass es ankommt. Das ist ja, genau. Und ansonsten haben wir eigentlich kaum, also abseits von diesen bekannten Akteuren, Roter Halbmond, Roter Kreuz und HCR, die es schon immer irgendwie gab und die sich wohl sehr stark mit dem Regime auch arrangiert haben, gab es kaum irgendwie Organisationen. Wir haben uns eben einmal mit diesem Soziologen getroffen, der auch immer schon sehr stark Richtung irreguläre Migration geforscht hat und der meiner Meinung nach eine sehr klare Perspektive auf die ganze Sache hat, also die uns, glaube ich, total entgegenkommt, weil er auch gesagt hat, hier Bewegungsfreiheit, das war auch toll einfach in Tunesien zu sein, wo alle Leute sagen, hey, na klar, irgendwie muss es möglich sein, über die Grenze zu kommen. So. Also weißt du, wo du hier dann irgendwie so als ein No-Border-Freak abgetan wirst, war das da total so, klar, so, was soll denn das Ganze mit diesen Grenzen? Und was auch relativ klar war, was die ganzen Leute gesagt haben, war immer, sie verstehen gar nicht, was das soll, warum die Europäische Union so eine starke Grenze zieht. Dann kamen die üblichen Argumente, die wir kennen, ne, von der Demografie und von der Ökonomie, dass Europa Migration braucht. Und wenn du dann gesagt hast, ja, aber wenn das irgendwie so klar auf der Hand ist, dass es eigentlich total bescheuert ist, die Migration so zu bekämpfen von Seiten der EU, warum glaubt ihr denn, das passiert? Und da war immer die Antwort, das ist der Rassismus in Europa, das ist die Xenophobie, das ist der antimuslimische Rassismus. Und also das waren total klare Stellungnahmen, so, da gab es relativ wenig Zweifel. Egal, auf jeden Fall haben wir uns mit diesem einen Migrationssoziologen getroffen, der sich auch eben sehr stark in dieser hohen Instanz engagiert. Wir haben uns einmal, Jungs, das gehört auch dazu, finde ich, zur Revolution, so tolle Begriffe. Kein Arbeiter- und Soldatenrat, aber egal. Es gibt anscheinend, da wollten wir ein bisschen stärker Kontakt mit aufnehmen, das hat nicht so richtig geklappt, es gibt so ein tunesisches Forum für die sozialen und politischen Rechte. Und das ist ein bisschen so ein Zusammenfluss von Gewerkschaftsaktivisten und Menschenrechtsaktivisten, die, das steht jetzt nicht im Namen drin, aber das haben die uns dann so erklärt, die setzen sich ein für die Rechte der Migrantinnen. Und in dem Fall erstmal quasi für die Rechte der tunesischen Migrantinnen und Migranten. Die haben sich zum Beispiel sehr stark eingesetzt. Es sterben ja auch viele Leute. Und es sind auch viele Leute aus Tunesien gestorben, die versucht haben, nach Lampedusa zu kommen. Wir halten da eben Kontakt mit den Familien und versuchen da zu helfen und zu unterstützen. Und die sagen das auch immer so, dass sie eigentlich ja, eigentlich würden sie ja auch so eine Sensibilisierungssache, wie das immer heißt, fahren. Also sagen, hey, das ist auch gefährlich, Leute, überlegt euch das. Und sie meinen, da steht auch immer sehr starker familiärer Druck dahinter, dass eben irgendwie der eine Sohn probieren soll, in Europa Geld zu verdienen. Andererseits, also deswegen sagen sie, da müsste man eigentlich auch, da müsste man mal drüber reden und den Leuten sagen, dass sie quasi davor warnen. Andererseits, und das fand ich auch sehr interessant, haben sie gesagt, andererseits gibt es auch keinen Grund, das den Leuten auszuschieben. Also das ist jetzt nicht so, dass, glaube ich, dass sie sich vor so einem Karren der EU spannen lassen würden, dass sie irgendwie für Geld nehmen und rumfahren und irgendwie erzählen, wie schlimm die Migration ist und dass es nur zu Tod und Armut führen kann und so. Und ich glaube, mit denen könnte man, also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Anknüpfungspunkt, wo man zusammenarbeiten kann. Aber wie gesagt, die waren natürlich auch total beschäftigt, also es waren alle Leute total beschäftigt und wir waren ein bisschen mit dem Exoten-Thema da, das muss man auch einfach mal zugeben. Deswegen alles okay. Dann haben wir uns mit dem mit dem Wahlkampfleiter von der PDP getroffen. Das ist quasi eine, man würde wahrscheinlich so Mitte-Links-Partei sagen, die teilweise auch nicht so gut angesehen ist, weil sie schon während der Ben Ali-Zeit aktiv war und auch im Parlament war, also sich irgendwie auch arrangiert hatte mit dem Regime, die aber wohl einen großen Anteil der Stimmen auf sich vereinigen wird in den kommenden Wahlen. Und das war in dieser Hinsicht spannend, dieser Wahlkampfleiter, der war auch bis zum 14. Januar in Frankreich, der ist auch weg gewesen und der hatte da mit Migro Rob zusammengearbeitet, was ja auch ein großes migrationspolitisches, antirassistisches Netzwerk ist. Und es war ein bisschen absurd. Wir saßen in dieser Parteizentrale und haben mit ihm so geredet und das waren auch wieder so die Positionen, die wir ausgetauscht haben. Da war überhaupt gar kein Dissens da. Also ja, natürlich muss es irgendwie Migration geben und diese ganze Politik von Europa ist unverantwortlich. Und das war schon der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, wenn die Revolution jetzt dann auch Leute, also quasi aus dem Exil mit dieser Migrationserfahrung, auch mit dieser Auseinandersetzung mit guter Migrationspolitik in eine verantwortliche Regierungsämter spült, das kann schon dann auch interessant werden, also es kann auch ganz andersrum sein. Wir haben uns nochmal in Sousse mit einem kritischen Geografen, der auch viel zu Migration macht, getroffen. Vor allem hatte ich bei ihm das Gefühl, dass er auch wirklich quasi Feldforschung macht. Der war auch relativ interessant und mit dem war das auch so, da war auch kein Dissens. Also du kannst da wirklich mit einer guten linksradikalen, antirassistischen Haltung hinfahren und du findest Gesprächspartner aus allen Sphären der Gesellschaft, die dir zustimmen. Also irgendwie so eine für eine Erfahrung, die man in Europa, in Deutschland jetzt nicht unbedingt ständig macht. Und wir haben uns noch getroffen. Boah, also manche Sachen waren auch anscheinend eher so uncool. Es gibt zum Beispiel von der katholischen Kirche da, gibt auch so ein Büro, um die Flüchtlinge zu unterstützen. Und das war wirklich so ein karitatives, total im Alternativuniversum angesiedeltes Büro. Also die eine Nonne da, die dieses Büro geleitet hat, die hält alle Migranten eh irgendwie für Verbrecher, weil die halt alle klauen und stehlen und auch nicht irgendwie das Recht haben, sich hier aufzuhalten. Aber es sind natürlich auch Geschöpfe Gottes und so. Also das war so eine ganz krude Mischung auch, Karitativität und Verurteilung. Und da hatte man auch so irgendwie das Gefühl, dass das war ja Alternativuniversum. Diese ganzen Umbrüche und sowas, die waren da auch nicht so richtig präsent bei ihr. Und sie hat halt irgendwie gesagt, sie will am liebsten irgendwie, sie versucht immer Geld zu sammeln, um den Leuten irgendwie ein Ticket nach Hause zahlen zu können. Also das hat sie dann irgendwie unter ihrem Engagement verstanden. Also ich war bei dem Gespräch nicht dabei, aber die beiden, die drin waren, die kamen raus und waren nicht so, oh, die waren total abgegessen. Sowas passiert dann natürlich auch. Wir haben uns noch getroffen. Nee, ich glaube, da waren noch ein paar Leute. Weil ich eben nicht in den Süden gefahren bin, ich habe noch so ein bisschen versucht, diese Akteurstour zu machen, die wir immer gefahren. Ich war noch beim UNHCR, aber die waren auch total verschlossen. Die haben nicht so richtig viel erzählen wollen, komischerweise. Aber über das UNHCR wurde uns eben von dem Migrationssoziologen, den wir so toll fanden, erzählt, dass er die überhaupt nicht ausstehen kann, weil er meint, die waren viel zu nahe an dem Regime, und er meinte, die hatten auch Spitzel drin, also wo dann auch Flüchtlinge, die sich um Anerkennung wenigstens vom UNHCR, weil es gab kein Asyl, es gibt kein Asylsystem in Tunesien, bemüht haben, dann plötzlich irgendwie verhaftet worden sind, und er fand die relativ uncool. Er findet auch das Rote Kreuz uncool, weil die auch einfach zu eng dran waren, und die UN findet er eh auch schlecht. Also es war halt einfach glänzende Bedingungen, um sich mal irgendwie entspannt zu unterhalten. Ja, genau. Nicht nur ihr dort, es war ja auch die Innenkommissarin dort und hat gleich schon die neuen Bedingungen ausgelotet, wie Tunesien wieder zurückzuholen ist. Und eine der Mittel der Zuckerbrot- und Peitsche-Politik der europäischen Externalisierung ist, sind die Mobilitätspartnerschaften, die ja ganz gekonnt sozusagen den Ländern oder die interne Auswanderung gegen die Transitmigration oder internationale Migration gegeneinander ausspielen. Und wie du schon erzählt hast, Libyen und andere, auch Marokko und Tunesien, haben ja schon gelernt, eine Migrationskarte zu ziehen als außenpolitisches, wirtschaftliches Faustpfand gegenüber Europa. Von daher, also siehst du die Chancen durchaus gegeben, dass die Kräfteverhältnisse so sind, dass so eine doch eben wahrscheinlich lukrative Mobilitätspartnerschaft abgelehnt wird, oder sind wir nicht sowieso schon wieder mit einem Fuß drin? Wir sind auf jeden Fall mit einem Fuß drin. Also dieses Thema der Quoten, so wurde das dann immer, benannt, ist total da, dass man irgendwie dafür, dass man halt schon aushandeln sollte, dass irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Tunesierinnen und Tunesier in Spanien und in Frankreich und so arbeiten sollen. Das war schon so eine Sache, die angepeilt war. Und da gab es ja noch, Italien hat sich da ja auch eingekauft mit 150 Millionen Euro, die nicht gezahlt waren zu dem Zeitpunkt, und vier Fregatten, die sie an die tunesische Küstenwache geliefert hat. Und seitdem gibt es ja auch kaum noch aber nicht mehr so viele Überfahrten von Tunesien aus. Und Zuckerbrot und Peitsche, das ist total so. Also da werden Angebote gemacht, und ich glaube, die werden auch erstmal angenommen werden. Da bin ich auch nicht so ganz optimistisch gerade. Was wir noch gehört haben, ist zum Beispiel, dass Italien da aber relativ massiv reingegangen ist auch. Die sind also zu diesen Verhandlungen mit Berlusconi Anfang April da hingefahren sind. Die hatten dann auch wirklich Polizisten mitgebracht, also italienische Polizisten in Zivil, die, oder vielleicht Geheimdienste, ich weiß nicht, die auch wirklich an der Küste gefilmt haben, verdeckt in der Nacht, und Italien ist da in diese Verhandlungen richtig reingegangen mit, hier, wir haben Beweise, das ist alles organisiert und ihr macht nichts dagegen, und da wurde also richtig, richtig Druck gemacht, die tunesische Regierung unter Druck gesetzt, und dann halt auf der anderen Seite, ja, wir bezahlen euch ja auch Geld und so, und im Überschwang sage ich das natürlich immer so, dass man eine Möglichkeit ist, das umzudrehen, aber im Detail wird das wahrscheinlich doch sehr schwierig werden. Und ich glaube, das ist eine langfristige Frage. Also in Diskussionen eben mit den Leuten, die an solchen an Migrationspolitik interessiert sind, die haben auch gesagt, so gut stehen wir erstmal gar nicht da. Also Tunesien ist ein kleines Land, man ist sehr abhängig von externen Faktoren, wie zum Beispiel mit dem Tourismus, und wir, also für uns war das ja, weil wir sozusagen mit dem absoluten Ziel der Bewegungsfreiheit hingegangen sind, für uns war das immer so ein Zwischenschritt, hey, könnte man nicht mal überlegen, ob es zumindest eine Kampagne für eine Visafreiheit für Tunesierinnen Richtung Europa geben könnte. Und da wurde uns immer gesagt, ja, das wäre ja schon mal, das ist ja schon mal relativ utopisch, wir müssten ja gerade an dem Punkt in Tunesien zu froh sein, wenn wir wenigstens dieses Quotensystem aufrechterhalten können oder ein bisschen ausweiten können. Also, da muss schon vielleicht noch eine oder zwei weitere Revolutionen stattfinden, damit es dann wirklich so läuft. Aber es ist halt noch offen. Ich glaube, das ist alles noch sehr offen.